in diesem Land der ständigen Wechsel von Weltanschauungen, Grundsätzen, Gesinnungen, Gefolgschaften, von Straßennamen, von immer wieder neuen Unternehmungen bei immer gleichen Produktions- und Herrschaftsverhältnissen, da taucht er immer wieder auf. In den verschiedensten Verkleidungen. Ich habe ihn tatsächlich wieder gesehen. Ich hab's nicht geglaubt, ich dachte, ich spinn. Ich Zepter blieb dann hängen irgendwo. Eine Talkshow, die ist zu Gast bei mir da so. Da saß er braun gebrannt, weißhaarig schmal. Halb Businessman, ganz cool, halb pastoral. Vielleicht war's dieser Zuck um Nase und Mund. Oder der Kopfruck, mit dem er so gekonnt. Die Locke früher aus der Stirne schmiss. Jedenfalls war ich mir plötzlich ganz gewiss. Ja, das ist er, ja, das ist er. Der alte Stenz, Provinz Chabert. Professor Schmantow stellt sie ihm vor. Die Moderatorin mit Kettchen im Ohr. Er ist 73, doch kein Pensionär. Er lacht und sagt, nein, Rechercheur. Ein Forscher also sagt, sie sind sie mit hin. Nein, ein Sucher, sagt er, nach Werten und nach Sinn. Nach Werten und nach Sinn in einer Zeit, wo nichts mehr sicher ist außer Unsicherheit. Ich leite ein Institut, das sich damit befasst. Ich lade sie ein und dann sind sie mein Gast. Ja, der Horst, die ist es absolut klar. Der Stenz in unserem Viertel, der er mal war. Der Fähnleinführer, der Panzerkommandant. Der Ivan Schrecken hat er sich genannt. Dann Schwarzbackkönig, dann Schnapsfabrikant. Bis er als Autohändler nach Afrika verschwand. Wir haben ihn dann aus den Augen verloren. Ich bin dreimal gestorben und auch wiedergeboren. Das sagt er jetzt so in die Kamera. Mein Karma ist das und mein Charisma. Ja, das ist er, ja, das ist er. Der alte Stetz, Provinz Chabert. Bis weiter ging das Zelt er auf. Ein echter Horst-Schmantow-Lebenslauf. Zurück aus Afrika, da gründet er die Billigklamottenkette Bel Air. Wird reich, macht pleite und ist wieder arm. Dann Reiterhof, dann eine Schönheitsfarm. In der Touristenbranche scheitert der bald. Und auch als Grundstücksmakler wird er nicht sehr alt. Doch dann die HGS Production mit Events and Entertainment, der große Hit. Und führt in dieser Branche den Mann. Doch dann ganz plötzlich Herzinfarkt. Drei Bypässe, zwei Jahre lang pausieren und über sich und das Leben an sich sinnieren. Da wo es drauf ankommt, endlich und letzthin. Die Moderatorin fragt auf Werte und auf Sinn. Genau, sagt er, doch wie kommt man dahin? Sie sagen es und sagt die Gastgeberin. Er senkt den Kopf und wirft ihn ins Genick. Genauso schmiss er früher die Locke zurück. Erst sagt er, geht's ums Renovieren, den Wahrnehmungsapparat neu justieren, in sich hineinhorchen und hören, wie's da steht. Ha, hab ich den Ton dann abgedreht und sah ihn nur noch schwadronieren und wie er schwoll, der Zuck um Nase, Kinn und Mund. Das Studiopublikum lauschte gebannt. Die Moderatorin hielt seine Hand. Das Kettchen in ihrem Ohr, das zitterte nur. Da hob ich dann mein Glas und trank ihm zu. Dem alten Stenz Provinz Chabert. A la bonne heure, à la bonne heure. Ja, ja, manani, nani, nani. Ja, ja, manani, nani, nani. Ja, ja, manani, nani. I am.